Nur durch Kampf allein erreichst du viel. Aber wenn du zögerst knapp vom Ziel, lachend kommt der Nächste und gewinnt das Spiel. Nur auf die Minute kommt es immer an, ob man sie verstehen und erfassen kann. Einer steht daneben und begreift sie nie, und der andere kommt und sieht und weiß nicht wie. Nur auf die Minute kommt es immer an. Manchmal hängt ein ganzes Lebensschicksal dran. Darum überlege nicht und geh nur ran, denn auf die Minute kommt es immer an. Nur auf die Minute kommt es immer an. Auf die Minute kommt es immer an. Manchmal hängt das Schicksal eines Volkes dran. Darum überlebt nicht nur und geht auch ran. Denn auf die Minute kommt es immer an. Nur auf die Minute kommt es immer an.